gedenken unseren Helden und trinken auf das Vaterland. Ja, das Feuer ist entzündet, man kann es fern schon sehen. Und wir gedenken unseren Helden, die werden nie vergehen. Komm zusammen an diesem heiligen Ort. Steht beisammen, geeint unser Wort. Für unsere Heimat, das wollen wir hier schwören. Marschieren wir weiter, sie werden uns alle hören, alle hören. Die Heimat und die Götter sollen immer mit uns sein. Zusammen sind wir stärker, denn wir stehen nicht allein. Ja, die Heimat und die Götter, das ist, wofür wir stehen. Zusammen sind wir stärker und lassen unsere Fahnen wehen. Komm zusammen an diesem heiligen Ort. Steht beisammen, geeint unser Wort. Für unsere Heimat, das wollen wir hier schwören. Marschieren wir weiter, sie werden uns alle hören. Wir stehen am Waldesrand und wir gedenken unseren Helden und trinken auf das Vaterland. Ja, das Feuer, es ist entzündet, man kann es fern schon sehen. Und wir gedenken unseren Helden, sie werden nie vergehen. An diesem heiligen Ort. Steht beisammen, geeint unser Wort. Für unsere Heimat, das wollen wir hier schwören. Marschieren wir weiter, sie werden uns alle hören. Sie werden uns alle hören. Come to